WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Jetzt geht's aber flott los hier bei uns, freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Aber es ist ja heute auch Halloween. Und das können wir zum Anlass nehmen, vielleicht auch über die ein oder andere gruselige Geschichte uns zu unterhalten, die ihr erlebt habt. Kein Larifari, wenn, dann muss das schon etwas sein, was wirklich gruselig war und was ihr vielleicht gar nicht einordnen könnt. Vielleicht habt ihr so etwas mal erlebt schon in eurem Leben. Eine Geistererscheinung, eine Engelserscheinung, vielleicht etwas Teuflisches, was auch immer. 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns kostenfrei, wie immer, oder domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Petra. Petra ist 46. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Was geht's? Ich auch dabei. Ja, also es geht darum, dass mein Mann letzte Woche bei dir angerufen hat. Dein Mann hat hier angerufen. Ja, richtig. Was hat er erzählt? Der hat erzählt, dass das bei uns in der Beziehung nicht mehr so funktioniert und ich mit meinem Chef. Ach, ja, natürlich. Ich glaube, das war letzte Woche Freitag. Richtig, genau. Du bist mit dem Chef fremdgegangen. Richtig. Sagt sie mit einer fast stolzen Stimme. Ja, nein. Und dein armer Ehemann, ich weiß, der war ziemlich fertig mit den Nerven und wusste gar nicht, was er machen sollte. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, deine Sichtweise zu hören. Ja, richtig. Also er hat mir heute gebeichtet, dass er bei dir angerufen hat und hat mir auch wir haben uns das im Internet angeguckt und ich hatte eigentlich das Bedürfnis, mich dazu zu rechtfertigen. Ich brauche mich nicht rechtfertigen, ja. Aber um das ein bisschen klarzustellen, ne? Und ich fand schon beeindruckend, wie du doch die Situation erkannt hast, obwohl du weder meinen Mann noch mich kennst. Aha. Das war doch schon etwas beeindruckend. Wie ist denn die Situation deiner Sichtweise nach? Auch so, dass du auch schon meinem Mann gesagt hast, warum er denn nicht geschockt war, als ich ihm das gebeichtet habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, natürlich. Ich habe mich sehr gewundert. Ja. Ich wäre aus allen Wolken gefallen. Richtig. Das ist auch genau meine Reaktion gewesen, die ich hatte. Mhm. Warum ist er so ruhig geblieben? Warum hat er nicht reagiert, wie eigentlich jeder andere Mann reagiert? Warum hat er nicht auf den Tisch gehauen? Richtig, genau. Hat der Mutter, was machst du da? Richtig. Ja. Aber erkläre du mir doch mal bitte, warum du mit deinem Chef fremdgegangen bist. Es geht ja nicht um allein um das Fremdgehen. Das ist ja eigentlich nur, das Endresultat. Mhm. Es fing eigentlich schon, oder es baute sich ja schon seit längerer Zeit auf. Ich habe irgendwann gemerkt, da ist ein Mann, der an mein Herz rankommt, der eigentlich gar nicht an mein Herz rankommen dürfte. Mhm. Das heißt, wenn man in einer Beziehung steckt und das Herz vergeben ist, das heißt, wenn man jemanden liebt, ist eigentlich gar kein Platz für irgendjemand anders. Mhm. Es hat gar keine eine Chance, dran zu kommen. Und irgendwann merkt sich, dass eben dieser bewusste Mann, lass mal den Scheißbegriff Chef da weg, weil das ist doof. Ja, okay. Also Mann, der Mann war da und ich merkte, er kam einfach an mein Herz dran. Und da habe ich gedacht, okay, irgendwas stimmt nicht. Und habe mir dann angefangen, über meine Beziehung Gedanken zu machen. Genau, man ist ja empfänglich und vielleicht auch empfindlich für so etwas, wenn in der eigenen Beziehung es nicht so perfekt läuft. Richtig. Was lief oder läuft in eurer Ehe? Ihr seid ja verheiratet. Richtig. Was läuft da nicht so gut? Wenn ich das so wüsste. Also eigentlich ist es so, das hat mein Mann auch schon gut rübergebracht, er ist mein bester Freund. Also und er macht alles für mich und er war auch in einer ganz schlechten Phase bei mir, war er für mich da, gar keine Frage. Okay, bester Freund klingt nicht sehr geil. Richtig. Geil genau ist es das nicht. Ist es. Das nicht heißt, sehr geil. Das heißt, der Sex-Ding kann man sich eigentlich von der Backe kratzen. Ja. Ja. Und daher warst du scharf auf einen anderen Kerl und findest den wahrscheinlich auch dann attraktiv. Ja, kann man so sagen. Wie war der Sex mit dem Chef? Ich sag jetzt doch nochmal Chef. Wie war der Sex mit dem Mann? Gut, dummerweise ja. Habe ich meinem Mann auch gesagt, dass der wirklich auch, ich habe das nicht bereut und ich möchte auch, ich habe ja eigentlich noch nie so einen guten Sex erlebt wie mit ihm. Boah, das ist natürlich ein hartes Wort. Ja. Du hast noch nie so guten Sex erlebt wie mit diesem Mann. Richtig. Wo ist dein Ehemann jetzt im Moment? Der ist im Nachbarzimmer. Und der hört er hat gesagt, er will gar nicht zuhören. Ja doch, er wird wahrscheinlich genauso jetzt Fernsehen gucken wie jeder andere. Der hört jetzt zu. Hast du ja, aber ich habe ihm das vorhin auch schon gesagt, also unabhängig von deiner Sendung jetzt, ne? Boah, das ist ja eine absolute Ohrfeige, die du ihm und eurer Beziehung geben kannst. Ich habe ihn vorher gefragt, ob er das wirklich wissen möchte, aber er hat gesagt, er will das wissen. Mhm. Hat das denn in irgendeiner Form eine Perspektive, das mit dem anderen Mann? Mit dem anderen Mann? Ja, mit dem anderen Mann. Ja, mit dem. Ich vermeide jetzt das Wort Chef. Ja, danke. Danke. Keine Ahnung, aber ich glaube, darum geht es mir auch nicht. Sondern es geht mir eigentlich darum, dass ich jetzt die Perspektive in unserer Beziehung, also in meiner jetzigen Ehe, irgendwie so ein bisschen dahinschwinden sehe, weil wenn ich für einen anderen Menschen so offen bin. Also wenn du für einen anderen Menschen so offen bist und wenn du so klare Worte aussprichst, wie du sie jetzt gerade ausgesprochen hast, ist die Sache für mich eigentlich glasklar. Und eigentlich kann dein Mann dankbar sein, dass du so klar sprichst und nicht um den heißen Brei rumeierst. Ja. Du willst ihn nicht mehr als Partner. Ja. Ist es so? Ja, eigentlich schon, weil ich mag es nicht, wenn er mich anfasst, sondern ich mag eigentlich, also ja, ich mag ihn als Freund, aber nicht mehr als Partner. Nochmal zur Vervollständigung, wie viele Jahre seid ihr zusammen verheiratet? Zehn Jahre. Verheiratet sind wir seit 2005, also ja. 8 Jahre. Okay. Und keine gemeinsamen Kinder, ne? Nein. Sowas. Ja. Jetzt würde ich ja gerne mal wissen, wie dein Mann sich im Nebenzimmer fühlt, während er das hier alles hört. Soll ich mal rübergehen? Soll ich mal fragen? Ja, frag mal. Geh mal rüber. Ist die Wohnung groß? Nee, ist nicht groß. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin er ich. Er kann gespannt. Nicht, sagt er. Er kann nicht. Nein. Aber er hat mitgehört. Ja. Ja, hat er. Also er kann nicht, weil es ihn jetzt so umgehauen hat, oder was? Ja, wir wollen ihn nicht drängen. Petra, lass mal. Es tut ihm weh, er sagt doch. Ja, wir wollen auch nicht drängen. Das muss auch nicht sein. Das müsst ihr gleich untereinander regeln. Ja. Aber du hast es ihm ja auch schon vor, bevor du das jetzt hier im Radio und Fernsehen gesagt hast, letztendlich auch schon klar gemacht. Ja. Insofern ist es ja vielleicht nicht so ganz, ganz überraschend für ihn. Ja, weil ich weiß auch nicht, wie es gehen soll, weil er bedrängt mich ja auch. Also ich habe ihm auch gesagt, er soll mir Zeit geben und soll einfach mich in Ruhe lassen. Aber auch das schafft er ja nicht. Was wäre denn, wenn du jetzt eine Wunschvorstellung formulieren dürftest? Was sollte im nächsten Monat, sagen wir so, was sollte im nächsten Monat passieren? Das, du stellst ja manchmal Fragen, ne? Du bist ja ganz schön böse manchmal. Ja, aber ich meine, du weißt doch, was du willst. Ich höre es doch schon. Ja. Keine Ahnung. Doch, ich habe eine Ahnung. Sag. Ich weiß nicht, ich will einfach eine kleine Wohnung für mich und will einfach für mich sein und Das habe ich mir gedacht. Ja. Kannst du es datieren, wie lange letztendlich die Leidenschaft schon abgestorben ist bei euch? Also meinerseits jetzt, ich muss es ja mal ein bisschen differenzieren. Also ich mag ja meinen Mann unwahrscheinlich gern als Freund, aber partnerschaftsmäßig, also jetzt so, dass bei uns jetzt so erotisch, sage ich jetzt mal, was passiert, ist eigentlich aus meiner Sicht schon 2-3 Jahre, dass da ich schon so ein bisschen. Und ich höre daraus, aus dem, was du vorhin gesagt hast, dass es auch nie so der absolute Hammer war. Ja. Das müssen wir gar nicht weiter vertiefen. Jetzt musst du Konsequenzen ziehen, Petra. Das tut jetzt deinem Mann natürlich total weh, das ist ja klar, aber damit muss er jetzt leben, so wie alle damit leben müssen, die verlassen werden. Und die Frage ist, ob er dazu fähig ist, mit dir gut Freund zu sein. Ich hoffe es. Ja, da musst du es auch akzeptieren, wenn er das nicht kann. Ja, sicher, klar. Ja? Also auf jeden Fall. Also, wenn er nicht so abgeklärt ist wie du, dann ist das sehr schwer, gut Freund zu sein. Ja. Ja, tut mir auch alles in der Seele weh, aber. Jetzt gibt es eine neue Weichenstellung in deinem Leben, glaube ich. Ja. Eigene Wohnung und was dann auch immer mit dem anderen Mann passiert, ist jetzt erstmal nebensächlich. Das steht aus ganz außen vor. Darum geht es auch gar nicht. Es geht um eure Ehe. Und steht jetzt auf dem Prüfstand oder steht seit ein paar Wochen auf dem Prüfstand. Mhm. Ja. Peter, jetzt geh mal rüber zu ihm und redet. Und dann zieh das durch, was du für richtig hältst. Okay. So ist es jetzt nun mal. So schlimm das auch für deinen Mann ist und es mir sehr leid tut, aber aus Mitleid kann man mit keinem Menschen zusammen sein. Oh, danke. Du sprichst mir aus der Seele. Ja. Das ist das, was ich die ganze Zeit, also ich kann auf Mitleid keine Partnerschaft aufbauen, das geht einfach nicht. Nee, das sollte niemand machen. Nein, und das will ich auch gar nicht. Weil es tut ihm nicht gut und es tut mir nicht gut. Gut, Petra. Dann wünsche ich euch beiden alles Gute und du gehst jetzt mal rüber und redest mit ihm. Jo, alles danke, Domian. Alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, ich möchte euch jetzt einen Brief vorlesen, der uns hier in der Redaktion sehr gerührt hat. Und das wird jetzt mal eine Ausnahme sein, dass ich sowas mache. Aber wir finden, dass es begründet ist, diese Ausnahme zu machen. Der Brief kommt von Magdalena aus Odendorf. Das ist in der Nähe von Bonn. Und Magdalena schreibt: Lieber Jürgen, obgleich ich sehbehindert bin, schreibe ich dir in großer Bekümmernis diese Zeilen. Du bist meine ganze Hoffnung. Ich bin 88 Jahre alt, alleinstehend und sehr krank. Ich bin aus Schlesien und war immer alleinstehend. Meine Lebensgefährtin ist eine liebe Katze. Sie ist 11 Jahre alt und sie wurde mir vor 11 Jahren zu Weihnachten vor die Tür gelegt. Nun bin ich sehr krank und jede Minute kann die letzte sein. Ich kenne und habe niemanden, dem ich meine liebe Katze anvertrauen könnte. Nun bitte ich dich, lieber Jürgen, inständig sehr liebe Menschen zu finden, die liebevoll und verständnisvoll meine liebe Katze aufnehmen, sofort nach meinem Tod. Sie ist sehr sensibel. Tag und Nacht mache ich mir große Sorgen deshalb. Bitte, bitte hilf mir, die Zeit eilt. Ich danke dir zutiefst. Diese Bitte gebe ich jetzt sehr gerne weiter an euch, unsere Zuschauer und Zuhörer. Vielleicht auch im Großraum Bonn. Die Magdalena kommt aus Odendorf, sage ich nochmal. Wenn jemand die liebe Katze, wie Magdalena schreibt, von ihr aufnehmen möchte und ihr ein schönes und gutes Zuhause bieten kann, dann bitte wendet euch doch an uns, an domian@wdr.de oder ruft an. Und dann werden wir das schnell, so schnell wie möglich arrangieren, dass zumindest Magdalena Bescheid weiß für den traurigen Fall, wenn der eintreten sollte, dass ihre liebe Katze versorgt ist. So, jetzt bin ich ganz gespannt auf das, was kommt und ob ihr euch melden werdet oder wie viele Leute sich da melden werden. So, und an dieser Stelle natürlich auch liebe, liebe Grüße an die Magdalena. Ich denke mal, dass sie uns auch zuschaut oder zuhört heute Abend, heute Nacht. So, meine Lieben, jetzt geht's weiter mit dem Marvin. Der ist 21. Guten Morgen. Hallo, moin, Domian. Guten Morgen, Marvin. Moin. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, also wenn das ein bisschen komisch rüberkommt, bitte. Also ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das ist schon okay. Das sehe ich nach. 22 bin ich übrigens, aber kein Problem. Entschuldige. Kein Problem. Also ich habe gestern zu dem Thema, wollte ich eigentlich anrufen. Ja? Ja, und zwar, also ich fange mal an, wie das mein Unheil damals alles angefangen hat. Also das Thema hieß gestern, warum habe ich das bloß getan? Richtig. Ja. Also damals, das war so, an meinem 18. Geburtstag, bin ich mit meinen Jungs um die Häuser halt gezogen, wie das halt so ist an meinem 18. Geburtstag. Ja. Und dann bin ich halt zum Schluss auch in einer Spielothek gelandet. Mhm. Ja, und dann habe ich natürlich auch gleich gewonnen mit 20 Euro, habe ich gleich 400 Euro gewonnen. Mhm. Ja, und schon war ich auf den Trichter der Spielsucht, sag ich mal so. Ach du je, so fing's an. Ja, so fing das alles an. Das war echt schrecklich, wenn ich daran denke. Das war keine schöne Zeit. Und bist richtig in die Sucht reingekommen? Richtig in die Sucht. Also das fing erst so schleichend an. Man merkt das halt nicht so schnell. Ja, und wie hast du es finanziert? Am Anfang halt durch Familie, durch Geburtstage. Mhm. Ich bin gerade aus der Schule rausgekommen. Durch Geburtstage? Ja, sag ich jetzt mal, wenn es halt ein Geld gab und sowas. Ja, ja, okay. So, und halt Geld geliehen teilweise, so fing das dann alles an. Mhm. Und dann habe ich auch gearbeitet und sofort, wenn der Lohn am ersten gekommen ist, bin ich sofort in der Spielothek gegangen. Mhm. Ja, und irgendwann hat mir das halt, sag ich mal, wollte ich mehr Geld, weil meine Sucht mich dazu so gezwungen hat, sag ich mal. Ich war wirklich zu Hause im Bett und ich habe nur noch Spielothek gesehen, also in meinem Kopf. Ne? Und viel Geld verballert. Richtig viel Geld, ja. Irgendwann bin ich auch, also dann fing es auch, das war halt das Schlimmste, denn irgendwann bin ich, hatte auch eine Freundin zu der Zeit, vor der habe ich das eigentlich auch mehr oder weniger verheimlicht. Und ja, und dann bin ich angefangen halt kriminell dafür zu werden, um halt an Geld ranzukommen für Spielothek. Was hast du gemacht? Das fing, ja, Einbrüche. Hauptsächlich Einbrüche. In Wohnungen? Ja, das war halt, sag ich mal, das war zum Schluss kam. Ich bin angefangen mit Schuppenaufbrüchen, mit Autoaufbrüchen, sag ich mal, mit Kleinigkeiten und hab das dann verkauft. Und dann wurde das halt immer schlimmer, weil man hat gemerkt, wie leicht das ist und das Geld hat zum Spielen auch nicht mehr gereicht. Wie ist das, wenn man in eine fremde Wohnung einbricht? Beschreib das mal. Ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen, der hat sowas erlebt, dass jemand bei ihm eingebrochen ist. Und wir haben lange darüber geredet. Wie ist das, wenn man in eine Wohnung einbricht? Beschreib das mal. Ja, soll ich das jetzt im Nachhinein beschreiben oder wie das in dem Moment für mich war damals? Na, wie du es da empfunden hast? Da gab es nicht was zu empfinden, weil da habe ich nur das Geld gesehen halt. Ja. Also mein Kopf jetzt praktisch. Ich bin da reingegangen, habe ich halt alles durchsucht, was halt Geld gebracht hat und dann habe ich entweder die Sachen eingepackt. Also am ersten habe ich natürlich erstmal Bargeld und Schmuck geguckt, was man mal leichtes mitnehmen kann. Und wenn da halt nichts dementsprechend war oder wenn ich schon Geld in der Tasche hatte von dem Einbruch, dann habe ich halt noch Wertgegenstände mitgenommen, was sich halt veräußern lässt. Ja, aber das ist ja dann auch eine große Stresssituation für den, der das tut, weil du weißt ja gar nicht, wo die Leute die Sachen aufbewahren. Nee, das stimmt. Da haben sie natürlich recht, aber ja, war natürlich ein Stress, aber ich war, sag ich mal, noch jung und das war auch purer Adrenalin, ne? Bist du denn auch mal auf Leute gestoßen, die noch in der Wohnung waren, als du eingebrochen hast? Ja, also ich bin zum Beispiel mal bei einem Herrn eingebrochen, wo ich wusste, dass sie Goldmünzen haben. Und mit meinem Mittäter damals, ich hatte einen Mittäter, der war auch spielsüchtig. Ja, und dann sind wir da reingegangen und haben die Goldmünzen rausgeholt und haben die Schatullen aber wieder zurückgepackt und dass das halt nicht so auffällt, ne? Und plötzlich stand ein Mann an der Tür, also der Besitzer halt, und da habe ich noch schnell zu meinem Kollegen damals gesagt, was heißt Kollegen, ich habe mit diesem Jungen keinen Kontakt mehr und der sitzt auch wieder im Knast, habe ich zu ihm gesagt, komm, wir müssen weglaufen und plötzlich ist er uns mit der geladenen Armbrust hinterhergelaufen. Ach du lieber Gott. Ja. Mit der geladenen Armbrust? Ja, der hatte eine Armbrust, ja, und dann ist er halt mit der Armbrust uns hinterhergelaufen, dann sind wir im Wald gelaufen und sage ich jetzt mal, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber zum Glück, damals in der Situation ist er halt gestolpert, hat sich natürlich auch leider Steißbein gebrochen, was ich im Nachhinein erfahren habe. Aber sonst hätte er geschossen. Das weiß ich nicht, aber sie war auf jeden Fall geladen. Er ist mit Zigarre im Mund hinterhergelaufen, nur in Boxershorts und Schlappen und das war's. Wie geht denn das? Dann hast du oder habt ihr in den Wohnungen diverse Sachen geklaut, also besser Bargeld und auch Wertgegenstände. Wie wird man diese Wertgegenstände so als kleiner Gauner, so einer warst du ja, wie wird man die dann los? Wie kriegt man die los? Ich wohne in der Nähe von Bremen und halt gibt es viele Ausländer, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch viele ausländische Freunde zu dem Zeitpunkt damals gehabt. Und halt, sage ich mal, bei solchen Leuten ist es keine große Sache, solche Sachen loszuwerden. Für einen guten Preis nehmen die eigentlich alles. Das ist einfach so. Ich muss dazu aber sagen, ich bin nicht nur in Wohnungen eingebrochen. Ne? Ich bin auch in Anwaltskanzleien eingebrochen, in Schulen, in Tankstellen. Ja. Wenn du dann was erbeutet hast, nimmt man das dann erstmal mit nach Hause? Nein. Ich wollte sowas zu Hause gar nicht haben wegen der Polizei. Ich habe mich meistens teilweise sogar, wenn das weiter weg war, ich habe wirklich überall, also ich habe in vier Monaten über 200 Einbrüche gemacht. Boah. Ja. Ja, und wenn du es dann gerade erbeutet hast, wo bist du denn mit der Beute dann hingegangen? Ja, wir haben die erstmal in den Rucksack oder in den Taschenrand reingepackt, wenn das große Sachen waren. Dann haben wir uns entweder ein Taxi gerufen, wenn wir gerade durch Zufall Bargeld erbeutet haben. Oder wir haben halt die Hehle angerufen, dass die uns abholen sollen. Die haben uns teilweise 2 Gehminuten, sag ich mal, vom Tatort sogar abgeholt. Ach, das habe ich auch nicht gehört. Ja, und dann haben wir denen die Sachen gegeben, die haben uns das Geld gegeben und entweder haben die uns direkt von der Spielothek abgelassen oder die haben uns irgendwo am Bahnhof abgelassen, dass wir sofort zur nächsten Spielothek fahren konnten. Und somit war die Sache ganz schnell abgewickelt? Natürlich, also wir haben einen Einbruch gemacht, haben das irgendwie in der Nähe versteckt, meinetwegen auch in irgendwelchen Gebüschen oder so und die haben das dann sofort abgeholt. So, was hast du gerade gesagt? 200 Einbrüche hast du gemacht? Ja, über 200. Du bist irgendwann dann geschnappt worden? Ja, mein Mittäter war so schlau und hat vom Arbeitsamt beim Einbruch in der Schule eine Zelle liegen lassen und dann natürlich war da natürlich auch seine Adresse drauf. Sehr schlau. Ja, ganz schlau. Und dann war er natürlich auch so, okay, jetzt im Nachhinein bin ich froh darüber, sage ich ganz ehrlich, aber in dem Moment hat mich das natürlich auch, er mich auch damals verpfiffen halt. Wie lange hast du im Knast gesessen? Ein halbes Jahr war ich in U-Haft. Ja. Ja. Und dann bin ich auf Bewährung freigekommen. Insgesamt, wie viel hast du erbeutet? Kannst du das noch so beziffern? Also die Polizei schätzt, dass alleine ich, dass ich zwischen 80 und 100.000 Euro verspielt habe. Und ich habe eigentlich 95% mit dem, was ich erbeutet habe an Geld und an Gegenständen, was ich veräußert habe, eigentlich zu 95% habe ich alles verzockt. 80.000, 90.000 Euro. Ja. Wahnsinn. So, dann ja, und das war halt auch alles in diesen 4 Monaten. Ne? Das war dann so dieser ausschlaggebende Punkt. Jetzt bist du 22. Wie lange bist du jetzt aus dem Knast schon raus? Also ich bin am 10.10.2010 verhaftet worden und bin am 21.03.2011 rausgekommen. Also 5 Monate, knapp 6 Monate. Okay, später. Das ist ja schon eine ganze Weile. Wie verläuft dein Leben jetzt im Moment? Ja, ich sag mal so, es ist schwierig. Also der Knast war eigentlich, dachte ich damals schon, das Endstadium, das Schlimmste, aber was das alles noch so nach sich zieht, das ist alles noch viel schlimmer. Was meinst du damit? Ja, halt zum Beispiel aus der beruflichen Perspektive jetzt mal gesehen, ne? Und auch wenn man Leute kennenlernt und so, es gibt Leute, die sagen, ja, okay, du hast dich geändert und das ist alles gut. Aber viele denken auch, oh, er war im Knast und den kann man nicht vertrauen und also ich habe damit schon meine Probleme. Ich verstehe. Hast du dich geändert? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin seitdem auch nicht mehr spielen gegangen. Ja. Der letzte Tag, wo ich gespielt habe, das war 2000, also am 10.10.2010 halt, auch so ein lustiges Datum. Das war halt auch der Tag, wo ich verhaftet worden bin. Hast du das alleine oder durch das Gefängnis, durch den Knast geschafft? Oder hast du auch noch eine Therapie gemacht? Ich habe auch eine Therapie gemacht, aber ich muss dazu sagen, diese Therapie, die hat mir nicht wirklich geholfen. Also, weil ich habe im Knast schon, also das ist eine Kopfsache, sage ich ganz ehrlich. Die Therapie, das war eine psychosomatische Klinik, da waren ganz viele Leute, das waren ungefähr 100 Patienten, davon waren 2, 3 spielsüchtig, sonst waren da Vergewaltigungsopfer, Workaholics, Arbeitssüchtige, Also du hast für dich den Schalter selbst umgelegt und richtig, hast gesagt, ich will das nicht mehr. Hast du denn vorher, bevor das alles anfing, eine Lehre gemacht, eine Ausbildung? Nee, leider nicht, halt, das war halt, so seitdem ich 18 bin, dann ist dieser Kreislauf, mein Leben hat sich nur noch um Spielothek gedreht. Es gab nichts anderes für mich. Ich habe meine ganze Familie belogen, leider. Ich habe meine Mutter sehr viel Unheil angetan, meine Oma und Opa. Mhm. Also ich habe richtig viel, ja, das war halt nicht alles so schön. Mhm. Nun ist es ja, wenn du dich jetzt irgendwo bewirbst und arbeiten willst, spielst du mit offenen Karten und sagst, ich bin vorbestraft? Ja, also am Anfang, es kommt immer drauf an. Also meistens natürlich, wenn ich Bewerbung schreibe, dann kann ich das natürlich nicht gleich reinschreiben, weil dann würden die mich von vornherein aussortieren. Mhm. Also ich bin ja sonst, denke ich mal, ein sympathischer Kerl und wenn ich dann vom Vorstellungsgespräch bin, dann lege ich halt dann die offenen Karten meistens hin. Ja, okay, verstehe. So, aber das Problem ist halt, Arbeit ist sowieso, ich arbeite über eine Leihfirma, weil was anderes ist halt schwierig mit meinem Führungszeugnis. Ja. Weil ich hätte auch schon bessere Jobs kriegen können, aber dann wollten die mein Führungszeugnis sehen und die sagen, ja, sowas können wir in unserem Unternehmen nicht gebrauchen. Ja. Und ich habe mich auch schon über 150 Bewerbungen geschrieben, allein nur für Ausbildungen. Und da ich auch einen erweiterten Hauptschulabschluss habe, ist das halt nicht so einfach. Entweder wenn es dann schon mal so weit ist, dass ich zum Forschungsgespräch komme und ich hätte schon 1, 2 Ausbildungen kriegen können, dann ist es halt soweit, dann wollen die Führungszeugnis sehen, dann erkläre ich denen die Sache. Verstehe. Das tut mir leid. Man hört immer wieder, und ich weiß auch, dass es gibt immer wieder Firmen, auch große Firmen, die Jungs wie dir, die mal Fehler gemacht haben, dann auch eine Chance geben, richtig einzusteigen. Also ich habe mir mit meinem ganzen Knast und mit meiner Spielsache habe ich mir komplett mein Leben verbaut, sag ich mal. Also ich hoffe mal, dass ich irgendwann mal die Chance bekomme, aber es ist halt schwierig. Ja, deshalb auch, warum habe ich das bloß gemacht? Ne? Das ist unser Thema gestern gewesen. Richtig, richtig. Aber du bist dich ganz sicher, dass du jetzt auf der klaren Bahn bist? Und auf jeden Fall. Ja. Also meine Bewährung, ich bin ja, wie gesagt, ich habe 3 Jahre Bewährung bekommen. Wenn ich in diesen 3 Jahren Scheiße baue, dann bin ich nochmal für gute 2,5 Jahre weg. Mhm. Also die haben meine Fingerabdrücke, meine DNA, das ist für mich allein schon ein Grund. Und auch, ich bin nicht mehr spielsüchtig, warum soll ich jetzt noch straffällig werden? Ne? Absolut, da lässt du die Hände irgendwann schon von. Ich bin auch 22, möchte irgendwann noch gerne Familie, Kinder, ein Haus, was man sich halt alles so wünscht. Ne? Und da kann eine kriminelle Energie nichts. Also Marvin, dann wünsche ich dir wirklich von Herzen und drück dir die Daumen, dass du auf einen Arbeitgeber stößt, der dir richtig eine Chance gibt und du eine Ausbildung machen kannst und der dich jetzt sieht und nicht deine Vergangenheit. Nee, das wäre echt schön. Da drücke ich dir die Daumen. Alles Gute. Ja, Domian, kann ich vielleicht noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, vielen Dank. Tschüss. Danke, dass du dich gemeldet hast. Tschüss. Ciao. So, jetzt machen wir weiter mit... Entschuldige, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen mit meinem Hals und Husten und Gedöns. Jetzt machen wir weiter mit Mandy. Mandy ist 19. Guten Morgen. Hallo? Hi, Morgen. Ja, Mandy, du hörst mich gut. Ja. Ich höre dich jetzt auch gut. Das ist prima. Nein, ich bin ganz ruhig gerade so. Bitte? Ich bin gerade so ein bisschen ganz ruhig und so, weil ich habe ja... Ja, nein, weil ich schon wieder so diese Phase schon wieder habe, dass ich wieder versuche, die Klinge zu nehmen, aber ich versuche mich gerade unter Kontrolle zu halten. So. Das, du bist in der Phase, die Klinge zu nehmen, das heißt, du willst dich ja, ritzen und schneiden. Genau. Ist, so, das der, also, ist das auch der Grund des Anrufes? Genau. Erzähl mal, was ist da mit dir los? Was machst du? Also seit 18 ist das so, dass ich im Moment viel Stress habe, Schule, auch mit meinen Eltern, dass meine Eltern getrennt sind und ja, im Moment klappt es auch nicht mit meiner Beziehung und immer wieder denke ich mir nur so, immer wieder, was mache ich was falsch und ich weiß einfach nicht mal weiter so und deswegen habe ich dann die letzten Jahre halt immer die Klinge genommen. Ja. Ja, und dann habe ich mich immer wieder geritscht. So. Weil da so ein Druck in dir entstanden ist und genau, könnt ihr mir vorstellen, wenn man dann so etwas macht, dass der Druck erstmal weg ist. Ja. Beschreib mir das mal genau, was du mit der Klinge, also es ist eine Rasierklinge wahrscheinlich. Genau, eine Rasierklinge. Ich höre da Musik, ja, fange viel an zu weinen. Dann denke ich immer, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und dann irgendwann habe ich das auch durchgemacht, so habe ich das dann durchgezogen. Und dann habe ich dann auch mich dann mehrmals geritzt und so. Ja, und was heißt genau geritzt? Du nimmst eine Rasierklinge, die sind ja nun sehr scharf. Genau. Und dann genau, schneidest du richtig in deine Haut, in dein Fleisch rein? Genau, so also ich habe zwar Paarnarben und auch so Cutters. Ich mache das meistens immer so, entweder mache ich sehr feste, wie kommt drauf immer an, wie der Druck auch ist. Dann mache ich das entweder richtig tief oder mal richtig leicht. Machst du das? Ich zeig das immer hier so an den Armen. Machst du es an den Armen oder woanders auch? Genau, so? Nein, an den Armen immer. Blutet das dann auch? Ja. Das blutet? Ja. Und wie viel Mal schneidest du rein bei so einer Aktion, bis es dann gut ist? 3 bis 4 Mal. Oder mal 5 Mal am Tag. So, wie es halt ist, einfach. Empfindest du denn, das tut da objektiv, tut das ja weh? Also, wenn ich mir jetzt mit einer Rasierklinge in den Arm schneiden würde, würde ich zusammenzucken und denken, uah. Spürst du diesen Schmerz? Nimmst du den? Nein, ich spüre gar nichts. Und alle fragen mich so, wie machst du das? Warum spürst du keinen Schmerz? Ich so, weil ich an den Armen schon leicht taub bin, quasi. Deswegen, weil ich das ja mehrmals schon gemacht habe. Und deswegen spüre ich das schon nicht. Wie ist die, lass uns noch ein bisschen über die Situation zu Hause reden. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater, zu deiner Mutter? Zu meinem Vater, zu meiner Mama, da also meine beiden Eltern, die haben keinen Kontakt mehr, ich auch nicht. Moment, habe ich nicht verstanden. Und du hast keinen Kontakt zu deinen... Zu meiner Mama. Also zu meiner Mama, ich wohne ja bei meiner Mama und bei meinem Papa habe ich ja keinen Kontakt. Ach so, ah ja. Warum hast du keinen Kontakt mit ihm? Weil er Mama und mich einfach so betrogen hat und ich habe ihn angerufen mehrmals, habe gefragt, wann kommst du wieder runter, weil er ja mal in Aachen gewohnt hatte. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe kein Geld. Ich so, ja, aber Papa, du weißt, dass ich dich vermissen tue. Und so, ich möchte aber gerne, dass dann meine Freundin dann auch dabei ist. Ich so, ja, ich habe da ja nichts dagegen und so. Also er hat eine neue Freundin wieder? Genau. Er ist ja die ich ja vorher ja auch gesagt habe. So, dass er ja mit der ja auch verheiratet ist. Die heißt ja Felicitas. Okay, also der Vater hat eine neue Freundin, eine neue Frau, mit der ist er jetzt verheiratet. Und, genau. Ja, aber ich verstehe nicht, warum kannst du ihn nicht besuchen? Weil ich das nicht mehr möchte, so, weil das Problem ist, ich habe einfach Angst, dass er mich wieder verletzen tut. Weil er mehrmals mich vorgespielt hat, ja, ich komme wieder nach Bochum und so, da habe ich noch in Bochum gewohnt. Und dann habe ich das alles noch geglaubt. Ich verstehe. Wie lang ist er denn? Ja, verstehe. Wie lang ist er denn weg von deiner Mutter aus eurer Familie? Wie lange ist er jetzt seit einem Jahr oder so, ne? Ach so, länger noch nicht. So, und du hattest die Hoffnung, oder das hatte er so gesagt, dass er wieder zu euch in die Familie zurückkommt. So hat er es angedeutet und dann hat er dich wieder enttäuscht und dich verletzt. Genau, und meine Mama hat zusammen, der hat auch sogar mit meiner Mama auf der Wohnung angeguckt und so und hat auch Mama voll verarscht und hat gesagt, ja, ich komme auch wieder und jedes Mal, wenn die arbeiten war, konnte Mama mit ihm telefonieren und so. Mhm. So haben die öfters gesimst und so. Ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass die wieder zusammenkommen. Aber es war nicht so. Und hast du diese neue Frau von ihm auch schon mal persönlich kennengelernt? Ja, das habe ich ja auch. Aber die war irgendwie so, wie soll ich sagen, die war so eine Eifersucht. So jedes Mal, wenn ich mein Essen nicht aufbekommen habe, habe ich meinen Papa so gefragt, habe ich immer einen auf das kleine Mädchen gemacht, so habe ich dann gefragt, Papi, wie lange kannst du das essen? Hat er das natürlich gemacht. Und jedes Mal hat sie mich immer so grimmig angeguckt, so ob sie mich gleich jeden Moment mal am Hals springen würde. Ach so, das heißt, die mag dich gar nicht so gerne. Vielleicht. Nein, weil sie kommt ja auch nicht mit, weil Mama hatte ja da mal einmal angerufen gehabt, so, und dann hat sie ja gesagt, dass er noch eine Tochter hat, dann hat sie gesagt, ja, das wüsste ich so. Mhm. Und dann hat Mama noch im gleichen Atemzug gesagt, ja, aber meine Tochter ist halt behindert. So, und du hast eine Behinderung. Genau, ich habe ja eine Lernschwäche. So, und ich versuche mir die Mühe zu geben, dass ich halt alles auf die Reihe zu kriege. So, aber ich schaffe das einfach nicht. So, jetzt lass uns nochmal über die jetzige Situation sprechen. Weiß deine Mutter, dass du das machst mit dem Schneiden? Ja, das weiß sie. Ich bin ja auch, sie hat das einmal mitgerennt. Sie wollte mir die Klinge aus der Hand reißen. Da habe ich gesagt, machst du es, ritze ich mich weiter. Und da hat sie gesagt, nein, das will ich nicht machen. Ich will, dass sie geholfen wird. So, ich habe zu ihr mehrmals gesagt, so dass ich mich im Reckenfeld nicht wohlfühle. Seitdem ich hier oben wohne, geht es hier nur noch drunter und drüber. Was meinst du mit hier oben? Was ist hier oben? Also hier oben meine ich damit, dass meine Familie hier ist auch. Und letztes Jahr... Aber deine Familie ist ja eben nicht da. Du lebst ja nur bei der Mutter. Genau, aber ich kann ja immer wieder zu meiner Tante hingehen. Hat denn deine Mama auch vorgeschlagen, sie will dir ja helfen, das ist ja auch sehr gut und richtig so, dass ihr zusammen mal zu einem Arzt oder einem Therapeuten geht? Ich bin ja jetzt mittlerweile bei meiner Psychologin und so. Und mit ihr rede ich jeden Freitag immer nach der Schule. Ah, das ist gut. Und, das hilft mir auch. So, danach fahre ich dann immer zu meinen Freunden. Nach der Therapie fahre ich dann direkt nach Bochum. Ist dir schon ein bisschen leichter auf der Seele? Genau. Und dann treffe ich mich mit meinen Freunden, mache dann immer was. Zwischendurch bin ich ein bisschen down. Aber das lasse ich mir nicht so anmerken bei meinen Freunden. So, das ist schon mal eine gute Nachricht, dass du da eine Psychologin hast, zu der du hingehen kannst und mit der du dich offensichtlich auch ganz gut verstehst, Mandy. Ich glaube aber, ich habe so ein Gefühl, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr machen müsste. Denn das darf sich nicht zu sehr eingewöhnen, diese Verhaltensweise mit dem Ritzen. Da muss man frühzeitig darauf Acht geben, dass man davon wegkommt. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein bisschen sprichst. Okay. Ja, das ist ein Diplompsychologe, der hier im Hintergrund arbeitet und ich bin sicher, dass der dir noch ein paar gute Ratschläge geben kann. Ja. Ja? Liebe Mandy, das geht so, du legst auf und der Peter, so heißt der Psychologe, der ruft dich nochmal an und alles Weitere dann im Hintergrund. Okay, wenn was ist oder so, dann kann ich aber auch nochmal hier nochmal anrufen. Ja, du kannst dich sehr, sehr gerne melden und du bist sehr willkommen. Okay? Okay. Liebe Mandy, du legst auf und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1:40 Uhr haben wir und das ist eigentlich eine ganz gute Zeit, euch zu sagen, was wir für ein Thema nächste Woche haben. Also morgen ist nun Feiertag, hier zumindest in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube nicht überall, nicht überall in Deutschland, aber hier haben wir Feiertag. Allerheiligen, der 1. November. Das heißt, morgen ist keine Sendung. Dann ist Wochenende und dann ist schon wieder die neue Woche. Und nächste Woche haben wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Thema Ich lebe in großer Gefahr. Ich möchte nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit Leuten sprechen, die zum Beispiel verfolgt, gestalkt oder bedroht werden oder die einen gefährlichen Beruf haben, ein sehr gefährliches Hobby haben und deshalb auch sagen, ich lebe in großer Gefahr oder die eventuell Aussteiger sind aus einer Sekte oder einer extremen politischen Gruppierung. Ich lebe in großer Gefahr. Wer von euch lebt in großer Gefahr und möchte mir das erzählen und vielleicht können wir dann gemeinsam wenn wir nicht darüber sprechen. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche natürlich auch vor und während der Sendung euch melden. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Heute am Donnerstag. Hier ist Christine und Christine ist 65. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Christine. Endlich bin ich mal durchgekommen. Ja, ich freue mich. Um was geht's denn? Ach, ein unappetitliches Thema. Ich habe eine Darmkrankheit, ja. Colitis ulcerosa. Das ist wie Morbus Crohn, nur der Dickdarm betroffen. Also eine chronische Darmentzündung. Chronische Darmentzündung, ja. Und habe auch öfters Durchfall. Und dann hatte ich 1999 eine Operation gehabt, weil ich auch noch so Ekzeme habe. Und am 8. wurde ich dann operiert. Ja. Da war sowas und ich habe es an anderen Stellen auch, aber und das was ein Fehler unterlaufen und zwar ist bei mir dann zwischen Scheide und After ein Loch. Und also durch die Operation entstanden? Ja, das war vorher nicht. Und das ist dadurch entstanden und seitdem habe ich halt, es ist halt, wenn ich Durchfall habe, dann kann ich das nicht halten, dann kommt das der Stuhl durch die Scheide. Oh, das ist aber unangenehm. Ach, das ist keine Lebensqualität mehr. Also da ist zwischen After und Scheide auch noch eine Vertiefung, ein richtiges Loch im. Da muss so ein Loch sein und da kommt dann der Darminhalt raus. Ja, also nicht immer, aber hauptsächlich bei Durchfall. Und du kannst es nicht steuern? Nee, das kann ich dann nicht steuern beim Durchfall. Das geht jetzt schon seit 1999 so? Ja. Das ist ja die Hölle. Ja. Und diese Grunddarmerkrankung hast du folglich dann auch schon länger, also etwas länger. Die habe ich von meiner Mutter geerbt. Konnte man oder kann man denn da chirurgisch nichts machen, dass man das... Doch, ich war bei mehreren Ärzten und die sagten mir, die müssten dann den Darm verlegen. Also für eine gewisse Zeit. Einen künstlichen Ausgang dann. Ja. Haben. Und dann irgendwann wieder zurücklegen. Ja. Aber das sind so zwei schwere Operationen. Hat und man auch Angst? Ich habe kein... Ich getraue mich nicht. Verstehe. Man weiß auch nicht, ob was schief geht oder... Ja. Ich muss halt damit leben, aber ich hoffe, dass vielleicht jemand irgend sowas auch erlebt hat oder ein bisschen was weiß, was man da machen könnte. Mhm. Ja, also aber wahrscheinlich... die Lebensqualität ist dahin. Du hast dich jetzt mehr oder weniger arrangiert damit, aber es ist keine Lebensqualität. Mhm. Und mit Schwimmen gehen und andere Sachen und ja, Sex ist sowieso nicht mehr drin. Lebst du, das kann man vergessen. Ja, lebst du alleine? Nein, ich bin verheiratet. Ah, das heißt also, Sexualität gibt es gar nicht mehr seit 1999? Nee. Weil, noch Zärtlichkeit und... Weil es weh tut, weil es nicht richtig funktioniert oder warum? Ja, weil das ja auch, kriege ich ja nicht richtig sauber. Meine Hausärztin sagt schon, es wundert mich, dass ich nicht mehr Blasenentzündungen haben, weil das ja alles... Natürlich, ja, das wandert ja eigentlich... Mit meinem Baby, dann, ne? Ja. Hast du dann immer, wenn du unterwegs bist, so eine Art Windel um? Ja, also Windel nicht direkt, aber eine Binde, eine sehr... Ja. Saugfähige und... Aber hauptsächlich ist es, wenn du eher einen Durchfall hast. Ja, dann ist es hauptsächlich. Aber es kann auch so mal passieren. Ja, aber dann ist es nicht so schlimm, wenn man sagen. Also bei Durchfall ist es furchtbar. Und wenn ich jetzt die Krankheit habe, das ist klar, das kommt ja dann öfters vor. Das kommt so in Schüben. Eben, die Krankheit bewirkt ja eben auch, dass du öfters mal Durchfall hast. Und Ja. Wie geht dein Mann mit der Situation um jetzt schon so lange? Ja, was will er machen? Kannst du nicht ändern. Ich könnte es ja machen mit den Darmverlegungen, aber da habe ich solche Angst. Mhm. Also, da weiß ich auch nicht, ob's nicht was schief geht. Und, aber dein Mann hat sich jetzt in gewisser Weise damit arrangiert, dass du das hast? Ja. Ja, mein Mann, der hat auch schon zwei Herzinfarkte hinter sich. Und Also es führt nicht zu einer Belastung eurer Beziehung? Nö. Ja. Nee, ansonsten hat er schon dran gewöhnt. Wie oft hast du eigentlich Durchfälle? Also in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber früher war es hier ganz schlimm. Könnt ihr mir vorstellen? Letzte Zeit, ich habe da ein bestimmtes Medikament, was ich dann nehme, also was ich mir selber kaufe, und das scheint was zu bewirken, dass ich nicht mehr so oft Durchfälle habe. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass alles sich bei dir um diese Erkrankung dreht. Dass du immer mit den Gedanken dabei bist und du nie entspannt schlimm, bist. Ja. Wenn ich auf Reisen bin auch. Ja. Und unterwegs, wenn ich auf die Toilette muss und da muss ich gleich und auf der Autobahn, das ist schlimm. Ja, nun ist das ja auch so eine Erkrankung und auch so eine Gegend, wo die Erkrankung stattfindet, worüber man nicht so ganz gerne spricht. Das ist ein blödes Thema, da spricht man nicht gern drüber. Genau, wer weiß das denn so aus deinem engeren Umfeld? Ja, eine Freundin und meine Mutter hat's gewusst, aber die lebt ja nicht mehr. Ja. Und da habe ich ja die Krankheit geerbt mit dem Dings. Da spricht man nicht drüber. Ja. Das ist so unappetitlich, das Thema. Hast du Kinder? Ja, einen Sohn. Aber der weiß das? Nee. Nee? Nee, dann erzähle ich das nicht. Schämst du dich vor dem Sohn? Was heißt schämen? Aber das ist halt so ein Thema, das sprich ich, die Schwiegertochter, mit der habe ich schon drüber gesprochen. Wie alt ist dein Sohn? Der wird jetzt 44. Ach, und mit dem sprichst du nicht so offen über sowas? Nee. Also mit seiner Freundin... Da habe ich schon drüber gesprochen. Weil es eine Frau ist und man da eher sprechen kann, oder? Ja. Ja. Ja. Mhm. Ist das Verhältnis mit deinem Sohn, was solche Sachen anbelangt, nicht so entspannt? Doch, wir haben gut. Also ich habe ein gutes Verhältnis. Mein Mann, das ist ja nicht sein Sohn, das ist sein Stiefsohn und die haben kein gutes Verhältnis. Und da leide ich auch noch drunter. Ich bin da dazwischen. Kommt auch dazu. Also du hast jetzt angerufen, Christine, in der Hoffnung, dass vielleicht jemand zuhört, der genau sowas hat und vielleicht noch eine andere Idee hat, außer der dramatischen Operation. Mhm. Ja, also ihr habt jetzt zugehört, ihr Lieben, wenn sich jemand angesprochen fühlt, dann schreibt uns doch bitte per Mail domian@wdr.de und wir reichen das gerne weiter an die Christine. Das kann ich hier anbieten. Ich weiß nicht, was da kommt, Christine, aber. Das wäre toll, wenn wir vielleicht eine andere Möglichkeit. Denn die Operationen, also da habe ich wirklich Schiss davor. Ja. Hast du dich denn mal so richtig schlau gemacht? Sind diese Operationen heutzutage wirklich noch so dramatisch? Oder sind das nicht mittlerweile auch eher Routine-Eingriffe? Ja, aber überhaupt ins Krankenhaus gehen ist heute so Sache. Sache, ne? Aber da würde ich mich auch nochmal genauestens aufklären lassen, denn wenn das funktioniert, würde dir ein Riesenstein vom Herzen fallen und deine Lebensqualität schlagartig verbessert werden. Ja, wenn es gelingt. Also das weiß man ja auch jetzt nicht dass das wirklich gelingt. Ja. Aber das weiß man bei einer Operation nie. Ja. Gut, also die Zuschauer und Zuhörer sind aufgefordert, wenn jemand eine Idee hat, bitte uns zu schreiben, domian@wdr.de. Wir reichen es an Christine weiter. Liebe Christine, ich wünsche dir viel Glück und alles Gute und hoffe, dass wir dir ein bisschen helfen können von Herzen. Das wäre toll und ich finde deine Sendung toll. Dankeschön, vielen Dank. Jeden Abend bin ich da. Aber nochmal von meiner Seite aus, sprich doch mit deiner Hausärztin, du hast eine Ärztin, ne? Eine Hausärztin, dass sie dich doch vielleicht nochmal richtig informiert und auf den neuesten Stand bringt, was die zwischenzeitliche Darmverlegung anbelangt. Ob man das Risiko ich könnte doch mal fragen, mach das nochmal. Alles klar. Liebe Christine, alles Gute. Ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Und wir machen weiter mit dem Marc. Und Marc ist 32. Guten Morgen, Marc. Oh, moin. Hallo, Marc. Weswegen rufst du an? Können Sie mich richtig hören? Ja, du kannst mich auch duzen, da ich dich auch duze. Also ich rufe an, weil ich... besuche jetzt dieses Wochenende das erste Mal seit über 10 Jahren meine Eltern wieder. Ich bin damals dort weg, weil ich, meine Eltern waren schwer heroinabhängig, seitdem ich denken kann quasi. Ich habe keinen Moment irgendwie... Marc, ich werde dir sehr dankbar, wenn du den Telefonhörer oder das Handy, was immer du hast, stillhalten würdest. Das klackt so. Okay, Sekunde. Laut aus. So, ist das jetzt besser? Jetzt klingt es besser, ja, genau. Jawohl. Also, du hast deine Eltern seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Seit über 10 Jahren, ja. Und sie waren stark heroinabhängig, beide Eltern. Ja, alle beide Elternteile, ja. Seitdem ich denken kann, meine Großeltern waren Alkoholiker und ich bin dann irgendwann vor über 10 Jahren auf Therapie gegangen selbst. Warum? Ich bin selber ins Krankenhaus gegangen und habe gesagt, wenn ich jetzt hier bleibe irgendwie, dann verrecke ich, auf gut Deutsch gesagt. Also wenn du bei den Eltern bleibst? Ja. Also wir hatten auch eine Familienbetreuung damals schon, als ich klein war. Die gute Dame war dann allerdings leider mit einem Freund von meinem Vater befreundet und die war auch nicht ganz sauber. Die hat halt auch gekifft und die hat uns, ja, weiß ich nicht, also sie hat mir zwar angeboten, dass ich in gewisse Einrichtungen gehen kann, das habe ich dann aber auch nicht wirklich wahrgenommen. Die hat da auch nicht so den Druck gemacht, wie ich heutzutage denke, wie es hätte sein sollen. Marc, wie ist denn das, wenn man ein Kind, bist du Einzelkind oder gibt's da mehrere Kinder? Nee, ich habe einen kleinen Bruder habe ich noch und mein großer Bruder ist verstorben. Ja. Mein Halbbruder, der ist auch an Drogen verstorben. Ja, wie ist das, wenn man als Kind in einer Familie groß wird, wo beide Eltern an der Nadel hängen? Sieht man das von klein auf, dass die sich spritzen? Sieht man das Konsumieren also all dieser Dinge? Gesehen habe ich das aber unter einem ganz anderen Blickwinkel. Also es war, ich wurde halt von denen auch erzogen. Es waren halt meine Eltern und die Leute, die ich trotz alledem irgendwie, zu denen ich aufgeblickt habe. Mhm. Und ich habe erst auch die Polizei, also wir hatten auch Hausdurchsuchungen, weil meine Eltern nicht nur konsumiert haben, auch gedealt haben. Hatten die auch noch einen Beruf? Nee, also mein Vater hat früher einen Beruf gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen will, dann wird die Geschichte vielleicht zu offensichtlich und jemand erkennt das irgendwie. Ja, das muss ja auch nicht. Unbedingt. Also er hat einen Beruf. Der hat einen recht einfachen Beruf gehabt, den man auch nicht lernen muss, halt. Mhm. Halt so eine Art Hilfsarbeiter und meine Mutter war dann irgendwann mal Bedienung, das war es dann aber auch. Wie hast du das denn empfunden? Wie hast du das denn empfunden, wenn die Eltern dann was gespritzt haben, dann ist man ja irgendwie anders drauf. Wie hast du das als Kind empfunden, wie die ihren Drogenrausch dann leben? Diese Wesensveränderung habe ich im Großen und Ganzen gar nicht mitbekommen. Weil du so daran gewöhnt warst von Anfang an. Ich nehme mal an, wenn man es normalerweise mitbekommen müsste, dann ich habe es auf jeden Fall so, diese Wesensveränderung nicht mitbekommen, außer halt so, ja gut, wenn meine Mutter scheiße drauf war irgendwie, dann wusste ich halt nach einem gewissen Moment, wenn die dann da und da verschwunden ist und das gemacht hat, so, dann ist sie wieder besser gelaunt. Mhm. Das habe ich anfangs nicht irgendwie verbinden können. Also die hat das nicht direkt vor euch oder vor dir als Kind gemacht? Nein, erstmal nicht, nein. Später kam, ja? Ja, später ja. Also meine Mutter hat auch früher halt das nur nasal konsumiert und mein Vater hat das gespritzt und sie hat auch immer dann, als ich ein bisschen älter war, mir immer versprochen, sie wird das niemals spritzen irgendwie und das, auch wenn es jetzt kein großer Unterschied ist, war für mich halt immer schon was Wertvolles als Kind und sie hat das dann irgendwann, habe ich das heimlich beobachtet, wie sie das doch gemacht hat, da habe ich sie dann als Kind auch drauf angesprochen und ja, sie hat das geleugnet, aber ich wusste, ich habe das halt, ich habe es gesehen. Ich wusste, was ich gesehen habe, so, weil ich habe das oft genug bei meinem Vater gesehen. Ich wusste einfach, was die da machen. Und das war dir klar, dass Spritzen dann noch schlimmer war? Oder so hast du es gedacht? Ja, habe ich. Mhm. Eigentlich auch aus dem Grund, weil ich wusste, wie mein Vater war. Mhm. Also so wie mein Vater wollte ich halt nie werden. Der hat mich und meinen Bruder geschlagen, der hat meine Mutter geschlagen. Mhm. Der war gewalttätig und glaubst du, dass diese Gewalttätigkeit mit der Drogensucht zusammenhängt, dass das bedingt war dadurch? Ja, zu gewissen Teilen auf jeden Fall. Wie war die Mutter denn? Wie ist eine heroinabhängige Mutter? Ja, ich muss einerseits sagen, dass sie schon versucht hat, auf ihre Weise liebevoll zu sein und auch versucht hat, für uns da zu sein. Aber das hat leider dahin geäußert, dass sie, ja, sie hatte halt auch dadurch, dass sie keinen Beruf hatte, kaum Möglichkeiten und hat dann halt gedealt. So. Und das wirklich dann auch zu quasi festen Zeiten eigentlich. Und sie war dann nie zu Hause. Und wir waren dann zu Hause. Und die ist halt auf der offenen Drogenszene dann verkaufen gegangen. So. Genauso wie mein Vater. Und irgendwann später bin ich dann mitgegangen, weil ich den dann nach einer gewissen Trotzphase dann auch nacheifern wollte. Und gedacht habe, wenn ich zu was komme, dann so. Echt, die haben dich die haben dich mitgenommen, die Mutter hat dich mitgenommen. Nachdem mein Vater im Gefängnis war, habe ich halt auch als kleiner Junge dann so das Bedürfnis gehabt, so auf meine Mutter aufzupassen, auch wenn das realistisch nicht möglich war. Und die Mutter hat dich mitgenommen und ihr habt gemeinsam dann Drogen verkauft. Wie alt warst du da? Da war ich, das war ab 13, 14 schon. Also ich bin ja sogar schon vorher mitgegangen, wo ich das noch nicht so gemacht habe. Was denn? Einfach. Ja. Ja, bitte? Was denkst du denn heute im Abstand der Zeit jetzt über deine Eltern, was die mit dir und mit euch gemacht haben? Das ist wirklich schwer. Also es ist, ich will ja auch nicht ohne Grund jetzt runterfahren und weil ich bin da wirklich auch im Zwiespalt, ob ich denen jetzt wirklich auch ein bisschen Unrecht tue, so wie ich darüber denke. Ich denke eigentlich, bis vor einer ganzen Weile habe ich gedacht, so die Frau soll irgendwann sterben, so, und wenn die irgendwann mal merkt, was sie getan hat, dann wird die sich selber einen Strick nehmen, dachte ich mir. Der Vater lebt noch? Das weiß ich nicht. Der ist seit über 10 Jahren ausgewiesen. Ach so. Weil du sagtest, nach 10 Jahren willst du deine Eltern besuchen. Das heißt, meine Familie. Familie. Also mein Bruder lebt dort noch. Ich verstehe. Also bei meiner Mutter, also nicht bei ihr, aber in derselben Stadt noch. Mhm. Und momentan ist auch mein Onkel noch da. Du hattest in diesen 10 Jahren keinerlei Kontakt zu deiner Mutter? Telefonisch ab und zu meinem Bruder, und dann habe ich meinen Bruder einmal angerufen und hatte aus Versehen meine Mutter am Telefon, und da habe ich dann auch gleich aufgelegt. Ist sie denn immer noch auf Droge, deine Mutter? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie komplett clean ist. Sie war halt damals auch schon im Ersatzstoffprogramm, Polamidon hat sie bekommen. Mhm. Und dein Bruder? Ich kann mir einfach, ja. Mein Bruder, was er sagt, sagt er, er hat immer noch drunter zu leiden unter seiner Vergangenheit. Also das ist ja halt wirklich so, wie er mir das sagt. Nimmt er denn nimmt er was? Er war früher auch heroinabhängig. Und wenn er jetzt halt, ich weiß auch nicht, was ich da wirklich draus schließen soll. Das sind nur E-Mails, die ich mit meinem Bruder schreibe. Mhm. Nochmal kurz zu dir, zu deiner Vergangenheit. Du hast jetzt so viel erzählt, das war mir nicht oder ist mir nicht ganz klar. Hast du zwischendurch auch Heroin genommen? Ja, ich habe zwischen 13, ja, das war ganz der Anfang. Ich denke mal mit 14 irgendwann war das. Da bin ich für meine Mutter halt, die hat Polamidon bekommen, die hat dann so, wie ich das von Freunden kannte, da haben die Eltern dann mal einen Zettel geschrieben, wenn die in den Supermarkt gegangen sind, bitte geben Sie meinem Sohn eine Schachtel Zigaretten mit. Hm. Ich kann gerade selbst nicht einkaufen gehen. So hat meine Mutter das damals mit ihrem Arzt gemacht. Und dann bin ich halt freitags für meine Mutter zum Arzt gegangen und habe ihre Dosis Ersatzstoff Polamidon übers Wochenende abgeholt. Und zu der Zeit, wo ich dann selber schon was genommen habe, habe ich dann einfach die Flasche genommen, ein bisschen was rausgetrunken, ein bisschen Wasser reingemacht. Hat deine Mutter das gewusst, dass du selbst auch Drogen konsumierst? Mit der Zeit auf jeden Fall. Was hat sie dazu gesagt? Ja, als es noch nicht die harten Drogen waren, da war es halt einfach, wenn, dann hol's von mir. Da hast du wenigstens die Sicherheit, dass es okay ist. Verstehe. Was ist jetzt eigentlich dein Impuls, dahin zu fahren, Marc? Warum? Einfach erstmal mein Bruder, zu dem ich halt gern wieder Kontakt haben möchte und zumindest rausfinden, wie es um den steht. Mhm. Und dann halt auch mich zu verabschieden. Also, weil mein Bruder sagt mir konkret, meine Mutter hat jetzt Krebs, die wird demnächst sterben. Jetzt hat er vor einer Woche nochmal geschrieben und meinte, jetzt hat sie auch noch offene Beine und es wird immer schlimmer, und ich habe das jetzt schon ein paar Monate vor mir hergeschoben, und ich glaube, ich muss das jetzt einfach machen. Ja, und ich habe halt in meinem Beruf auch selten frei und habe jetzt mir das Wochenende freigenommen, und jetzt ist gerade mal die Gelegenheit. Ja, dann bin ich sehr gespannt, wie deine Mutter sich dir gegenüber äußert, ob sie ein Schuldbewusstsein hat, wenn sie jetzt auf ihr Leben... Da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Also ich glaube, das eigentlich nicht. Es kommt nicht so rüber, als wäre da irgendwas in der Art. Eigentlich müsste sie sich bei dir sehr, sehr, sehr entschuldigen. Lieber Marc, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du mir das erzählt hast, und alles Gute wünsche ich dir für diese Reise. Jawohl, vielen Dank. Tschüss, ciao. Tschüss. So, mein Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik heute Valentin Kircher. Wir verabschieden uns jetzt in ein langes Wochenende. Bis nächste Woche.